Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute wieder eine offene Telefon-Talkshow. Und ich frage euch ganz einfach, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Ihr könnt euch zu jedem Thema hier bei mir melden. Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110. Es geht los heute mit einem Fall, den wir vorgestern in der Sendung hatten. Dieser Fall hat ausgesprochen viel Wirbel ausgelöst. Wir haben allein 240 Faxe zu diesem Anruf bekommen. Der Anruf kam von Mike, 22 Jahre alt. Und der ist jetzt wieder am Telefon. Hallo Mike. Ja, hi. Mike, ich fasse mal eben ganz kurz zusammen für die Leute, die vorgestern nicht dabei waren. Du bist 22 Jahre alt, du bist sehr schwer krank, du hast Lymphdrüsenkrebs und Magenkrebs. Ja, richtig. Dieses ist ein Resultat eines medizinischen Experimentes, sage ich jetzt mal. Wir brauchen das nicht nochmal genau alles aufzudröseln. Ausgelöst dadurch, dass du eine schwere Rückenerkrankung hast und man hat versucht, durch ein unbekanntes Medikament dir zu helfen. Dieses Medikament wiederum hat aber diesen Krebs ausgelöst. Ja, unbekannt war es nicht. Es war nur in Deutschland nicht zugelassen. Okay. Das Dramatische zudem an deiner Geschichte war, dass du dich vollkommen abgesondert hast von deiner Familie. Du hast eine Freundin, eine Ex-Freundin und ein Kind von 2 Jahren. Du hast dieser Freundin vorgetäuscht, dass du eine andere Frau hast, um von ihr wegzukommen. Letztendlich, wie du mir gesagt hast, um ihr die Schmerzen zu ersparen, dass ihr Freund stirbt. Richtig. Du hast dich auch von deinen Eltern losgelöst. Richtig. Und hast das alles, also für mich auch wirklich in unglaublicher Weise organisiert alles, dass wenn du stirbst, dass ein Unfalltod vorgetäuscht werden soll. Richtig, und du hast mich ja bei der letzten Sendung in den Zwiespalt gebracht und hast mich so weit gekriegt, dass ich es meiner Familie erzählt habe, gestern noch. Du hast es der Familie erzählt? Ich habe es ihr erzählt, das war mein größter Fehler, ich habe es meiner Ex-Freundin erzählt und die Resonanz ist null. Bei meiner Ex-Freundin ist es so, sie bleibt in ihrer Beziehung, sie ist schrecklich enttäuscht. Also sie hat wieder einen neuen Freund? Ja, natürlich, sie hat einen neuen Freund. Mhm. Ja, Moment, jetzt mal eins nach dem anderen. Du warst vorgestern eigentlich sehr davon überzeugt, das so durchzuziehen. Unser letztes Schlusswort war ja, du hast mich in den Zwiespalt gebracht. Mhm. Das war unser letztes Wort. Dann hast du mich die ganze Nacht dazu gebracht, drüber nachzudenken. Mhm. Und dann habe ich einfach das getan, wozu du mir eigentlich geraten hast. Mhm. Und damit habe ich in die größte Kacke geritten, die ich überhaupt haben konnte. Denn jetzt ist alles noch viel schlimmer. So, eins nach dem anderen jetzt mal. Du hast das deiner Ex-Freundin erzählt. Ich bin heute ins Bestattungsunternehmen rein, wo ich hin musste. Und ich wusste nicht, was sie ganz gegenüber wohnt. Ich wusste nicht, dass sie anwesend ist. Sie hat mich gesehen. Dann. Moment. Du bist in einem Bestattungsunternehmen? Wir haben früher da zusammen gewohnt in der Nähe. Mhm. Und sie ist meistens ja bei ihrem Freund beziehungsweise in der schulischen Ausbildung. Nur jetzt war sie zu dem Zeitpunkt da und dann haben wir uns kurz getroffen und dann kam es natürlich auch zum Gespräch und dann habe ich es auch erzählt. Mhm. So wie du mir gesagt hast. Mhm. Nur die Resonanz ist so gewesen, wir haben dann lange miteinander gesprochen, dass das für sie keinen Unterschied macht. Der Betrug ist einfach da, ob es jetzt mit einer Freundin war oder mit der Unehrlichkeit. Für sie ist es jetzt noch viel schlimmer und ich habe ihr jetzt noch viel mehr angetan, als wenn ich nichts gesagt hätte. Für sie ist es jetzt alles noch viel schlimmer, weil sie jetzt total seelisch am Ende ist. Und für sie wäre es besser gewesen, wenn ich nichts gesagt hätte. Und bei meinen Eltern ist es so. Meine Eltern sind beide... Lass mich mal eins fragen, wenn mir das gerade alles so schnell kam. Dieses Bestattungsunternehmen ist gegenüber von deiner Freundin? Gegenüber von ihrer neuen Wohnung, ja, die ich ja nicht wusste. Und deine Freundin war, nur gut, dass man vielleicht im ersten Moment sauer ist, kann man ja noch verstehen, aber die hat sich wirklich richtig abweisend dir gegenüber gezeigt? Das heißt abweisend, sie war nicht abweisend, sie hat mir nur halt ganz klipp und klar zu verstehen gegeben, dass die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, auf Betrug hinausläuft, egal wie es ist. Gut, das mag ja auch sein, das stimmt ja auch so. Da hat sie auch vollkommen recht mit, nur für sie wäre es einfacher gewesen, wenn ich den Mund gehalten hätte, so wie ich es dir gesagt habe. Mhm. Vielleicht wäre es noch einfacher für sie gewesen, wenn du gleich die Wahrheit gesagt hättest. Nein, damit wäre sie auch nicht klargekommen, da haben wir auch drüber geredet, weil damals, 97, hatte sie schon 7 Wochen an meinem Bett gelegen, Schlag 31 Tage intensiv. Mhm. Und damit wäre sie auch nicht zurechtgekommen. Das Beste wäre gewesen, es so zu machen, wie ich gesagt habe. Mhm. Und jetzt habe ich ihre Seele kaputt gemacht. Und Ich glaube das immer noch nicht, Mike. Das ist jetzt der erste, vielleicht die erste Reaktion, auch die Schockreaktion deiner Freundin. Nee, wir haben ja, ihr habt ja gerade nochmal ein bisschen abgecheckt so. Und euer Team hat ja gerade auch noch mit ihr geredet. Das weiß ich nicht, was mein Team gemacht hat. Ist ja auch in Ordnung. Und es ist dabei. Es ist einige Stunden her und sie ist unheimlich geschockt. Natürlich, das ist, klar. Aber das ist auch ganz normal. Es ist einige Stunden her. Aber es wäre für sie wesentlich einfacher. Sie ist total im Eimer jetzt. Seele ist im Eimer und ich habe ihr Leben jetzt mit ruiniert, was ich verhindern wollte. Ja, ich glaube nicht, dass du ihr Leben ruiniert hast. Du hast jetzt die Wahrheit gesagt. Und warte mal ein bisschen ab, bis sie das auch mal ein bisschen verarbeitet hat für sich. Ich habe es mitbekommen, als Leidtragender, als in meiner ersten Beziehung, wo du dich erinnerst, als ich derjenige war, wo von meiner Freundin der Freund gestorben ist. Und jetzt wird sie genau den gleichen Scheiß haben, immer wenn sie meinen Namen hört, wenn ich es nicht schaffe, immer wenn sie irgendeine Erinnerung hat an mich, wird sie genau daran denken und denken, warum habe ich es nicht gemacht oder so. Und dabei ist sie die beste Person, die es gibt. Wenn sie die beste Freundin hätte man nicht kriegen können. Wenn sie die beste Person ist, die es gibt, kannst du mir nicht erzählen, dass sie jetzt letztendlich sauer ist, die Wahrheit und... Sie ist nicht sauer, sie ist schrecklich enttäuscht und sehr verletzt. Ja, ich glaube das letztendlich aber nicht. Sie ist verletzt, dass du sie belogen und betrogen hast. Das glaube ich auch. Aber letztendlich wird das Mitgefühl überwiegen mit dir. Und dann, aber kein Mitleid. Ach, du willst doch auch kein Mitleid, natürlich willst du kein Mitleid, aber du willst doch natürlich, dass die Menschen, die dir zugetan sind, auch bei dir sind. Und letztendlich geht das nur, wenn man wirklich ganz ehrlich miteinander umgeht. Ich hab's meinen Eltern gestern erzählt. Ja, erzähl mal von den Eltern. Ja, ich hab's meinen Eltern erzählt, ich bin halt hin, hab's ihnen erzählt und dann das Erste, was so war, ist, sie sind zum Notar, haben das Erbe abgelehnt. Und mein Bruder ist wie Erbe abgelehnt? Ich habe ja Schulden und so weiter, damit sie nicht verschuldet sind. Das war erstmal der erste Schritt, den sie gemacht haben. Und danach haben wir halt nur so Smalltalk gehalten halt und seitdem habe ich nichts mehr, aber auch gar nichts mehr von ihnen gehört. Wie war die, das verstehe ich. Dann habe ich heute nochmal angerufen, um nochmal nachzuhaken, aber halt nur noch Anrufbeantworter und ich habe keinen Rückruf mehr bekommen. Was haben die denn gesagt, bevor die nun zum Notar gegangen sind? Und ja, ich bin ja hin, nicht nur mit Blabla, ich habe ihn mit befunden und so weiter direkt hin, ne, und habe ihnen dann alles offengelegt. Mein Vater ist natürlich total schockiert, hat auch geweint und so. Und meine Mutter ist, die Krankheit, die ich angesprochen habe, ist Polytoxikomane, von allem abhängig und abhängig machen kann. Und ballert sich dann seitdem natürlich zu. Also ich habe genau das Gegenteil erreicht von dem, was ich erreichen wollte. Wäre ich bei meiner Einstellung, bei meiner Meinung geblieben, hätte ich wesentlich mehr erreicht und wesentlich weniger Leuten wehgetan. Und bei meiner Mutter ist es so, weil sie kommt mit Problemen überhaupt nicht zurecht. Und wenn sowas passiert, dann kannst du davon ausgehen, dass sie innerhalb von 48 Stunden im Stadtpark oder so gefunden wird, in einer Überdosis oder sonst irgendwas. Und das habe ich mir dann zuzuschreiben. Und niemand Also nur beruhig dich mal. Ich glaube nach wie vor, dass auch so deine Eltern sicherlich geschockt sind, auch von dieser extremen Lügenkonstruktion, die du ihnen da aufgetischt hast. Und gib den Leuten noch mal eine Chance, zumindest einen Tag das zu verdauen und mal zu sich zu kommen. Um auch wieder das Gefühl wirklich zu dir herzustellen. Dann hätten sie wenigstens mal kurz zurückrufen können. Ja. Nur kurz zurückrufen. Du hast recht. Aber vielleicht kommt das morgen. Ich bin sicher, dass es kommen wird. Und ich bin nach wie vor 100% überzeugt, dass das richtig war, was du gemacht hast. Mike. Also ich bin davon überzeugt, dass ich am besten nie angerufen hätte und am besten bei meiner Meinung geblieben wäre und einsam gestorben wäre. Denn jetzt von ich will dir mal sagen, ich habe gerade gesagt, dass wir zugefaxt worden sind von Reaktionen. Weißt du, dass da kein einziges Fax drunter war, welches dir zugestimmt hat? Die haben alle gesagt, die Leute, alle Zuschauer, alle Zuhörer haben gesagt, der Mike muss seinen Angehörigen das sagen. Der muss denen auch die Chance geben, auch zu trauern, auch Abschied nehmen zu können, auf einer ehrlichen Grundlage. Alle haben das gesagt, ehrlich. Ja, jetzt habe ich es gemacht. Und was habe ich gemacht? Ich habe Leben zerstört, ich habe Seelen zerstört. Du hast überhaupt kein Leben zerstört und keine Seele zerstört. Du hast das einzig Richtige getan, was du tun kannst. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir es nicht mit Eisklötzen zu tun haben, in der Person deiner Familie oder der Ex-Freundin, dass die natürlich jetzt zu dir stehen werden. Natürlich, was für eine Frage. Wenn sie zu mir stehen werden, man meldet sich in dein Schwein. Es ist heute erst passiert. Nee, gestern habe ich mit ihm geredet. Ja, gestern. Ja. Und dann erst zum Notar und dann zu mir. Toller Weg. Das erschüttert mich auch mit dem Notar, dass das die erste Reaktion der Eltern ist. Aber selbst wenn, Mike, dann ist es aber auch okay, dass du es gesagt hast. Dadurch zerstörst du jetzt auch kein Leben. Weißt du, mir ging es ja erstmal darum, dass sie es wissen, was es für Konsequenzen für sie hat, und dann erstmal auf mich zu kommen. Aber auf mich sind wir überhaupt nicht gekommen. Guck mal, wir haben ja vorgestern auch darüber gesprochen. Stell dir mal bitte vor, das, was du da alles vorhattest, das wäre so eingetreten. Und dieses wäre irgendwann rausgekommen. Und es kommt alles kommt irgendwie doch mal raus. Und ich finde es gut klar. Ach, was für eine unglaubliche Verletzung das im Nachhinein gewesen wäre. Und niemand hätte mehr mit dir reden können. Du hättest nichts mehr gerade biegen können. Jetzt können nur, Gott sei Dank, können auch deine Verwandten mit dir noch reden und deine Leute. Also, mir tut das natürlich jetzt leid, wenn du jetzt was gemacht hast, was du eigentlich jetzt bereust. Ich habe dir auch nur meine Meinung gesagt. Nein, ich mache dir keinen Vorwurf. Absolut nicht. Du hast mir eine neutrale Meinung gesagt, dafür danke ich dir. Die Folgen, damit muss ich jetzt selber leben. Darf ich noch was sagen zu deinem Kind? Du hast ein 2-jähriges Kind. Ja, richtig. Ich habe es auch oft gesehen. Alleine nur für das Kind war es richtig, dass du das gemacht hast. Dieses Kind wird irgendwann alt sein, älter werden und fragen, was ist mit meinem Papa? Und es wird die Wahrheit erfahren. Und das ist richtig. Es wäre schlimm, wenn das Kind mit 15, 18 Jahren gesagt bekäme, der Papa ist damals fremdgegangen und wir haben nichts mehr von ihm gehört und irgendwann war ein Unfall tot. Allein das ist schon ein Grund genug, Mike, dass du es gesagt hast. Also ich bin auf der anderen Straßenseite, die Kleine zeigt auf mich, Papa, Papa, und ich konnte nicht rübergehen. Verfolgt deine Freundin diese Sendung manchmal? Kann das sein, dass sie uns heute hier... Heute wirst du euch zu sagen, ja. Magst du den Namen sagen von ihr? Nee. Aber sie weiß jetzt, dass sie angesprochen ist und ich kann dich, weißt, Freundin ich von... Sie schützen. Ich wollte sie schützen, weil sie hat für mich im Leben so viel getan wie kein anderer Mensch vorher. Mike, du hast dich als so heroisch dargestellt vorgestern. Du bist doch nicht Jesus, der alles Leid auf sich nimmt. Du bist ein ganz normaler Mensch, der ein Recht hat, auch seine Gefühle und sein Leiden zu zeigen. Und dafür zerstöre ich andere Leben. Nein, du zerstörst kein Leben. Ja, dann hörst du sie mal in 2-3 Monaten, wenn sie total am Ende ist. Und dann ich will mal sagen, wenn die Freundin sagt, dass dadurch ihr Leben zerstört wird... Sie sagt gar nichts. Also sie sagt nur, dass... Sowas hat sie nie gesagt. Sie sagt nur, dass dadurch, durch die Schmerzen, die sie jetzt hat, sie kann ja jetzt schon kaum noch schlafen. Sie macht hat sie denn Schmerzen, weil du sie so betrogen hast? Oder ja, hat sie Schmerzen, weil sie... so leidet jetzt, dass du leidest. Ja, beides. Ne? Aber sie kann ja auch in ihrer neuen Beziehung nicht einfach weggehen. Ich will dir mal sagen, das Erste wird sie dir verzeihen. Das ist schwer zu verzeihen, aber das wird sie dir verzeihen, dass du so gelogen hast. Und das Zweite ist ganz normal, wenn man eng miteinander verbunden ist. Und als Liebender hat man auch ein Recht darauf, um den anderen zu trauern und mit ihm zu leiden und für ihn da zu sein. Weißt du, Freitag habe ich meine OP. Ich weiß. Ich habe bisher keinen Menschen gefunden, der da sein kann, der mir irgendwie nahe steht. Jetzt haben es ja einige Leute erfahren und ich hätte halt, nachdem ich es dann gesagt habe, wie man gern da gehabt, falls ich wach werde. Und falls ich nicht wach werde, habe ich halt eine Generalvollmacht aufgestellt, die notariell beglaubigt ist, dass abgeschaltet wird. Gut, und ich kann doch nicht von meiner Freundin oder von meiner Ex-Freundin verlangen, die schon mal 7 Wochen an meinem Bett gesessen hat, zwischen Leben und Tod, im 9. Monat schwanger. Da hat der Chefarzt zu ihr gesagt, verabschieden Sie sich mal gut, wir kriegen ihn sowieso nicht durch, Zitat Ende. Pass auf, Mike, du kannst überhaupt gar nichts verlangen, da stimme ich dir zu. Aber ich möchte es auch nicht. Nein, sollst du auch gar nicht. Antun. Nein, aber ich möchte jetzt dieses Mädchen, ich nenne sie jetzt mal Petra. Sie heißt wahrscheinlich ganz anders. Ich nenne dich jetzt mal Petra. Du Freundin von Mike, und Mike heißt ja auch anders. Du hast ja auch deinen Namen, um nicht erkannt zu werden, hier anders dargestellt. Petra, ich glaube, es ist überhaupt gar keine Frage, dass du jetzt zu Mike stehst. Und verzeih ihm bitte, was da auch immer hinter stand, verzeih ihm bitte diese scheiß Lügengeschichten, die er da vorher aufgetischt hat. Vielleicht hat er es ja wirklich nur gut gemeint. Und jetzt ist er wirklich so am Rande seiner Existenz. Verzeih es ihm, solange es noch möglich ist, ihm zu verzeihen. Du hörst ja, wie fertig er jetzt ist. Lieber Mike, du hast Freitag die Operation. Heute Morgen, ja. Weißt du, was ich mir von ganzem Herzen wünsche? Was? Das müssen wir nicht nochmal hier auf dem Sender machen. Ich würde gerne die Leute auf dem Laufenden halten, aber... Ja, ich habe euch ja schon gesagt. Nächste Woche mal mehr oder weniger privat noch mal ein paar Worte wechseln. Darf ich dich mal anrufen? Ja, sicher, klar. Ihr habt ja jetzt alle Rufnummern. Wenn das gut über die Bühne geht, wann wirst du denn wieder zu Hause sein? Das ist ja die Frage, wie viel sie finden. Also 3 Tage, 5 Tage. Mhm. Wenn alles gut geht, kann ich Sonntag gehen und muss eine Woche später wieder rein. Mhm. Aber wenn alles schief geht, kriegt der Montag einen Totenschein zugefaxt. Das habe ich auch schon so weit gemacht. Damit ihr auch seht, dass ihr keinen Spinner vor euch gehabt habt. Ja, davon gehen wir sowieso aus jetzt. Ja, dafür, ihr habt ja auch nochmal ein bisschen nachrecherchieren müssen, weil ein, zwei Unebenheiten geben, die wir aber klären konnten. Ja. Und dann kriegt ihr euren Totenschein zugeschickt, dann wisst ihr auf jeden Fall nicht, was mit dem Spinner zu tun hattet. Also ich gehe nicht davon aus, dass du ein Spinner bist. Also davon. Es gibt genug Leute, die solche Sendungen machen. Ja, natürlich, natürlich. Wir haben jetzt so intensiv darüber geredet und du hast so viele detaillierte Dinge gesagt. Mein Lieber. Ich und wir alle, und du hast gemerkt, an dem, was ich vorhin erzählt habe, welche große Anteilnahme durch ganz Deutschland gegangen ist, die unsere Sendung verfolgt hat. Ich würde gerne halt so ein paar Sachen kriegen. Kriegst du. Kriegst du ganz schnell zu. Und auch die Leute, die versuchen oder die Ähnliches erlebt. Ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie es ist. Ich kann ja auch nicht drüber reden, offiziell. Ich darf ja nicht. Wir sind alle bei dir am Freitag. Wir sind alle bei dir. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich nächste Woche mit dir mal abends so unter 2 Ohren quasi noch ein bisschen reden kann. Und dann erzähle ich dem Publikum natürlich davon. Ja, ist in Ordnung. Ja. Und nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Ich finde richtig, was du gemacht hast. Auch wenn du jetzt im Moment ein unwohles Gefühl hast. Das ist schon richtig. Es ist immer gut, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit ist nie falsch. Wenn man sich zu Wahrheit tut weh. Ja, aber sich für die Wahrheit zu entscheiden, ist immer der beste Weg. Ich hoffe, meine Angehörigen kommen klar damit. Weil helfen kann ich nachher nicht mehr. Mhm. Und ich habe leider in meiner ersten Beziehung, ich habe mitgelitten, als sie gelitten hat. Mhm. Sie hat gekifft, ist in ein Loch gefallen und ich habe 2 Tage und Nächte gebraucht, bis ich sie aus diesem Loch raus hatte, indem sie ihren Tod des Freundes wieder verfolgt hat durch diese es war zwar nur Gras oder sowas, was sie gekifft hat, aber es hat gereicht, um ihre Aufnahmefähigkeit so zu verändern, dass sie überhaupt nicht mal ansprechbar war. Weil sie den Tod halt miterlebt hat, indirekt. Mhm. Und selbst heute, wenn der Name fällt, fällt sie wieder in dieses Loch. Wie Hypnose bei einem bestimmten Wort. Mhm. Und ich wollte das alles ersparen. Also ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, was ich gesagt habe. Ich bin ganz sicher, dass es richtig ist, Mike, und richtig war. Wir werden es sehen. Alles Gute. Alles klar, wie machen wir das? Schickt ihr mir was durch? Bitte? Schickt ihr mir was rüber von der Resonanz? Ja, das werden die Kollegen in der Redaktion, vielleicht rufen die dich gleich nochmal an, wie das am besten bewerkstelligt wird, dass du das morgen noch kriegst. Ja, alles klar. Alles Gute, mein Lieber. Danke. Tschüss. Ciao. Uiuiuiui. Also, wenn ihr auch euch mit mir unterhalten wollt, nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Lore ist dran. Lore ist 58 Jahre alt. Hallo? Ja, Lore. Guten Morgen, guten Jan. Schönen guten Morgen. Ich bin die Lore, ich bin 58 Jahre alt. Mhm. Ich habe deine Sendung am Montag verfolgt und möchte dazu Stellung nehmen. Danke. Auch zu dem Fall von Mike, mit dem ich gerade gehört habe. Von Mike, ja, das ist wichtig. Ich habe mit mir gerungen, ob ich überhaupt anrufen soll, aber ich habe es getan, weil der Mike etwas wissen sollte. Unser Fall lag endlich und es gab auch bei uns so viel Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und verhärtete Fronten, dass mein Mann und ich niemals geglaubt haben, auf unsere schwerstkranke, krebskranke Tochter noch einmal zugehen zu können. Das Leid, das dabei herüberkommt, mit ihr teilen können, ohne daran zu zerbrechen. War es denn bei euch auch so, dass aber Sie... ihr trotzdem und gerade deshalb unsere ganze Liebe zu geben. Mhm. Lore, war es denn bei euch auch so, dass sie das verheimlicht hat? Wir sind nicht auf sie zugegangen. Wir haben selbst vor 7 Jahren unseren Sohn damals mit 19 Jahren hergeben müssen durch einen Autounfall. Mhm. Und das war eine furchtbare Zeit. Mhm. Mein Mann bekam einen Herzinfarkt und so weiter. Mhm. Wir haben aber trotzdem nicht die Kraft gefunden, danach unserem einzig gebliebenen Kind, unserer Tochter, die mit ebenfalls 22 Jahren an Krebs litt und todkrank war. Moment, jetzt mal, ihr habt das noch gar nicht richtig verstanden. Ihr habt erfahren, dass die Tochter krebskrank war und ihr habt euch nicht um sie gekümmert, anfänglich, oder wie? Ja, wir haben nicht den Mut gehabt, das Leid mit ihr zu teilen. Mhm. Wo lebte denn eure Tochter? Die lebt alleine. Die lebte alleine? Ja, ja. Von wem habt ihr denn erfahren, dass sie so schwer krank war? Von ihr selbst? Ja. Und dann habt ihr euch zurückgezogen, ja, weil ihr keinen Mut hattet, euch mit dem Leid auseinanderzusetzen? Genau, genau, genau. Wie lange habt ihr sie allein gelassen? Es war fast ein Jahr. Ein Jahr? Ja, ja, ja. Und dann kam aber trotzdem die Entscheidung von euch, auf sie zuzugehen. Ja. Warum? Wie kam es zu dieser Entscheidung? Du wirst dich vielleicht an die Mirja erinnern können. Ja, ich erinnere mich. Sie hat in einer deiner Sendungen mit ihr gesprochen. Ich weiß, vor einem Jahr ungefähr. Ging es ihm, glaube ich, um Erben und Testamente. Mhm, genau. Das war die und die Miriam, kannst du dich erinnern? Ja, eine sehr gute Sache. Ja. Und die Miriam hat ihre ganze Kraft während ihrer schweren Zeit von dir, den Mut, den du ihr gemacht hast, bezogen. Das war ihr, wo sie sich dran festgehalten hat. Mhm. Aber die Eltern hatten Miriam auch verlassen. Ja, ja. Weil die Eltern das nicht ertragen. Ja, ja, ich bin ja die Mutter. Du bist die Mutter von Miriam? Ja. Mein Mann, also wir sind die Eltern. Deshalb rufe ich an. Moment, das muss ich jetzt auch mal, weil ich habe mit Miriam hinterher auch noch privaten Kontakt gehabt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir haben miteinander telefoniert und wir haben uns geschrieben. Ja. Sie hat mir aber bis zum Schluss nicht geschrieben, dass sie mit den Eltern nochmal Kontakt hatte. Und deshalb möchte ich auch dem Mike denselben Mut machen. Mike, gib nicht auf, noch nicht. Noch bist du da, deine Eltern. Jetzt habe ich zwar jetzt wieder das Gegenteil gehört. Ja? Das heißt, nee, Lori, du musst mir jetzt mal die Wahrheit sagen. Du bist jetzt ausgewichen. Also ich erinnere mich sehr, sehr gut an diesen Fall Miriam. Ja? Vielleicht auch nochmal für die anderen Zuschauer, die sich nicht mehr erinnern können dran. Miriam war eine ganz junge Frau, Anfang 20 Jahre. Genau, die genau. Vor einem Jahr hier bei mir angerufen hat, schwerst krebskrank war. Genau. Die ihren Bruder verloren hat, so wie du es gerade erzählt hast. Ja, ja. Und ganz alleine war, nur mit einer Freundin. Ja, und genau. Die Eltern hatten sich zurückgezogen, du bist die Mutter. Ja, vor lauter, wir konnten es nicht verkraften. Genau. Den Sohn, ja. Jetzt sag mir mal, lass mich doch mal fragen. Bitte. Richtig fragen und erklären. Und es war für mich und für alle Zuschauer sehr erschütternd, dass Miriam in ihrer Todesnähe so alleine war und die Eltern sie verlassen hatten. Jetzt habe ich gesagt, ich hatte mit ihr noch privaten Kontakt. Meine Frage an dich war, die ich jetzt gar nicht beantwortet bekommen habe, hast du denn noch zu Lebzeiten Kontakt zu mir? Ja, das wollte ich dir gerade erklären, dass wir den Mut dann doch noch gefunden haben in ihren letzten Stunden. Aber ich habe einen Abschiedsbrief von ihr bekommen, da stand das nicht drin. Nicht? Nein. Wir waren dann noch ein paar Stunden dort und wir konnten, sie hat uns verziehen, dass wir sie praktisch alleine gelassen haben. Vielleicht hat sie den Brief vorher geschrieben, bevor das kann kam. Sein, also da bin ich jetzt überfragt. Ja, ja. So, natürlich, es wird so gewesen sein, sonst hätte sie mir das geschrieben, natürlich. Ja, genau, ja. Und ich wollte das nur jetzt von mir geben, ja. Weißt du, das, Lore, ich freue mich jetzt so sehr, dass du mich hier anrufst. Ja, ja. Weil dieser Fall ist mir so sehr in Erinnerung, der ist mir so zu Herzen gegangen. Ja, ja, und ja. Ich freue mich, dass Miriam dann auf dem Totenbett noch dieses Glück hat erfahren, dass ihre Eltern zu ihr kamen. Genau, genau, ja. Wie schön, wie sehr ich mich darüber freue, aber wirklich. Und diese Klinik hatte angerufen und wir konnten dann noch die letzten Stunden bei ihr sein. Mhm. Und sie hat uns verziehen, dass wir als Eltern praktisch verwacht haben. Also wie man das so ausdrücken könnte. Ja? Sie war ein ganz tolles Mädchen. Ja, ja, ja. Und sie hat auch uns verziehen. Und darum wollten wir dem Mike das rüberbringen, ja. Dass er wirklich mit seinen Eltern das bespricht und so weiter. Ja? Also du bist eine betroffene Mutter, die in so einen Fall so eng verwickelt war und kannst du das gut nachvollziehen. Mhm. Zwar ist das ein bisschen umgekehrt, also ein bisschen anders bei euch gewesen, aber egal. Ja, Miriam hat es aber nicht geschafft. Im Januar ist sie jetzt von uns gegangen. Mhm. Aber sie hatte den Mut, uns immer wieder zu bitten zu kommen, um Abschied zu nehmen. Und wir sind praktisch der Stimme gefolgt. Ne? Mhm. Was für ein Glück, dass ihr das noch gemacht habt. Ja, ja. Du würdest dir dein Leben lang sonst Vorwürfe machen. Ja. Als sie einschlief, war sie der leichteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Das glaube ich, ja. Es ist fast derselbe Fall, nur gerade jetzt umgedreht, als Eltern und Kind. Mhm. Und bei Mike ist es anders, ja. Mhm. Ja, das wollte ich jetzt sagen, aber das alles so verkraften, das ist... nicht das immer leicht. Und gerade wenn man dann so einen ähnlichen Fall hört wieder. Ja. Hattest du sie damals eigentlich hier in meiner Sendung auch gehört? Bitte? Hattest du deine Tochter hier in meiner Sendung auch gehört oder im Fernsehen gesehen? Das kann ich ja. Ich glaube, ich habe es gar nicht gesehen. Wir waren so dann mit uns beschäftigt, dass man dann gar nicht vor Lade, wenn man schon ein Kind verloren hat, und jetzt das andere. Aber du hast davon erfahren, dass sie hier gesprochen hat bei dir. Ja. Sie hatte ja dann noch Freundin. Ja, und das sitzt alles noch tief in einem. Das ist ja. Und das hat uns, also hat mich mein Mann so berührt, jetzt, dass praktisch wie so ein ähnlicher Fall parallel läuft. Lore, ich freue mich, ich sag's nochmal, ich freue mich sehr, dass du durchgekommen bist. Ja, ich freue mich aber auch. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich so sehr auch für Miriam, dass sie ihre Eltern noch gesehen hat und dass ihr noch zueinander gekommen seid. Ja. Danke für deinen Anruf. Vielen Dank. Tschüss, Lore. Tschüss. So, jetzt machen wir einen Alterssprung nach unten. 15 Jahre alt ist wer? Ja. Stefan. Stimmt das? Ja. Ja, Stefan, schönen guten Morgen. Ja, mein Problem ist also jetzt nicht ganz so schlimm. Und, aber es bedrückt mich eigentlich schon, ja. Ich bin, also mich kennen viele Leute an unserer Schule. Und auch so kenne ich recht viele Leute hier bei uns im Ort. Und, das war so ungefähr vor 5 Jahren, da, also ich bin bei den Ministranten gewesen damals noch. Und wir haben jährlich so ein Zeltlager gemacht. Und da war ich ziemlich das erste Mal dabei und mich hat noch keiner gekannt. Und irgendwie wollte mich da einer ärgern. Ja. Und der hat mir dann einfach den Namen Detlef gegeben. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Und dann haben irgendwie die anderen auch gedacht, ich heiße Detlef. Und ja, irgendwie ist ja dieser Name, ich möchte jetzt nicht vielleicht irgendjemand beleidigen, der vielleicht so heißt. Irgendwie strahlt er aber schon irgendwo Schwulheit aus, möchte ich jetzt sagen. Ja, ich weiß ja nicht warum, aber es ist irgendwie so, ne? Ja. Und ich könnte eigentlich so mit zurechtkommen, dass mich irgendwie jemand anders nennt, aber es gibt dann Leute, die meinen, das ist irgendwie dann böse und wollen mich halt damit auch immer noch ärgern und das nehme ich einfach irgendwie, das regt mich irgendwo auf. Und wenn es vielleicht ein paar wären oder so, dann würde es ja gehen, aber es gibt Leute, die kennen mich unter dem anderen gar nicht. Also das ist das Problem. Das Problem ist, dass du von einigen Leuten Detlef gerufen wirst. Von einigen Leuten ist vielleicht ein bisschen untertrieben, ja. Von vielen? Ich würde mal schätzen, mindestens 500. 500? Ja, das sind Leute. Welche Leute kennst du? Also ich kenne sie nicht alle privat, aber so an unserer Schule und dann sagt wieder der, das ist der Detlef und dann der und... Also sagen die denn nur Detlef zu dir oder sagen die das schon immer mit so einem bösen Beigeschmack, um dich zu hänseln, irgendwie. Na, von den 500 vielleicht eher 100. Aha. Das sind dann meistens Leute, die mich nicht kennen. Aber wie kommen die denn auf die Idee? Ich weiß es nicht. Also sie unterstellen dir was Schwules, sagen, wir sprechen das klar aus, oder wie? Ja, okay, schon, denke ich. Ich weiß nicht, also manchmal mache ich dann doch gerne irgendwie Theater zu spielen oder so, in die Richtung. Wie Theater spielen? Ja, zum Beispiel so, hallo, was machst denn du hier? Und meine Freunde, also meine wirklichen Freunde, die wissen schon, dass das also bloß Spaß ist und... Ja, ich wollte gerade sagen, wie sind denn deine ganz engen Freunde, wie sind die denn darauf? Ja, also meine engen Freunde sagen meistens meinen richtigen Spitznamen, also Galerie zum Beispiel. Oder meinen richtigen Namen und dann gibt's... Was ist denn so schlimm? Dann, ich würde jetzt einfach sagen, na gut, dann lass die dich doch Detlef nennen. Ja. Wenn sie es 10-mal gesagt haben, irgendwann, wenn die merken, dass du da nur gelangweilt drauf reagierst, hören die von alleine auf schon. Ja, aber weißt du, wenn die merken, dass du dich darüber ärgerst und es dir wirklich an die Substanz geht, dann werden sie es noch weitermachen. Ja, aber bei so vielen Leuten geht es einfach nicht, das irgendwie zu ignorieren oder so. Warum nicht? Du musst doch überhaupt nicht darauf reagieren. Ja, ich weiß nicht, aber wie, wenn es so viele Leute machen, dann geht es irgendwie nicht, dass du da nicht darauf reagierst. Ja, wie reagierst du denn darauf? Ja, du schaust dich einfach automatisch, drehst du dich um. Und was? Dann, wenn einer sagt, Detlef, schau mal her oder so, du drehst dich um und schaust hin. Und, was sagen die dann zu dir? Reden die ganz normal oder veräppeln die dich dann? Es kommt immer drauf, die Leute halt, die einen verarschen, die kommen dann so irgendwie, als wenn, was machst du denn heute Abend und also halt, also. Ja, da darfst du dich überhaupt nicht in so ein Gespräch verwickeln lassen, Stefan. Okay, und die anderen, du hast ein paar enge Freunde um dich herum, mit denen du gut kannst und die dich nicht verarschen. Ja, aber auch nicht so viele. Ja gut, aber ein paar, das ist schon mal wichtig. Ja. So, halte dich an die. Und ignoriere einfach dieses dumme Gequatsch. Was wirst du sonst machen? Ja, ich weiß, aber das irgendwie sagt das jeder und was? Das ist echt schwierig. Das sagt, ja, es ist schwierig, natürlich, aber es ist eine, du musst halt ein bisschen durchhalten. Ich vermute aber bei dir, dass die einfach merken, dass die dich damit immer wieder wurmeln. Und wenn die das nicht mehr merken, wenn die merken, dass es dir wirklich scheißegal ist, dann hören die damit auf. Ja, okay, das ist das eine, aber andererseits denke ich mir halt manchmal auch wirklich, also schaue ich mich schon manchmal nach irgendwie jung um, also nicht unbedingt, dass ich auf jung stehe oder so. Mhm. Aber ich hatte jetzt bis vor kurzem übrigens eine Freundin, möchte ich jetzt mal so nebenbei sagen. Mhm. Aber dann schaue ich mich manchmal schon um. Nicht unbedingt mit den Gedanken jetzt irgendwie, dass ich auf die stehe oder so, sondern einfach, ich drehe mich einfach nach denen um, weil sie mir einfach gefallen oder so. Mhm. Dann musst du, wenn es nicht gerade so viele sind, dann musst du den einen oder anderen dir mal krallen und sagen, pass mal auf. Und wenn es so wäre, wenn ich schwul bin, na und? Lass mich in Ruhe, lass mich in Frieden. Mhm. Ja, das ist natürlich ein bisschen hart am Anfang, vor allen Dingen auch in deinem Alter. Da sind die Leute wahrscheinlich gnadenlos im Umgang miteinander. Ja. Aber da hilft nur cool sein, cool und frech sein. Das ist das Einzige, was dir helfen kann. Und dass du ein paar gute Leute um dich herum schaust, auf die du dich verlassen kannst. Frech, rotz einfach zurück. Ja. Ignoriere, sei cool oder wenn es gar nicht anders geht, dann nimm ihn den Wind aus den Segeln. Ja, okay, aber... Kein Aber. Ich weiß, das ist schwierig, aber nur so kannst du es durchziehen. Wenn du dann nur stehst und jammerst, passiert überhaupt gar nichts. Detlef. Nein, entschuldige, ich will dich jetzt nicht auch noch ärgern. Nein, okay. Ja? Also mit Power jetzt entgegen diesen ganzen blöden Strömungen. Hm? Okay. Mein Lieber, alles Gute, tschüss. Okay. Tschüss. 1.31 Uhr und 45 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Nur 32, 47 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das ist WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow live, Telefon-Talkshow Domian, heute mit einer offenen Themensendung. Das heißt, dass man sich hier bei mir melden kann und man kann über Liebesdinge reden, man kann über Politik reden, über Brandenburg zum Beispiel, dass die Frau Hildebrand heute die CDU so beschimpft hat. Was hat sie gesagt? Die Arschlöcher sollen jetzt mal kommen. Das sagt eine Ministerin, das muss man sich mal vorstellen. Also da könnt ihr auch eure Meinung zu äußern, was auch immer. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, 0800 5678 111. Jetzt muss ich euch und will ich euch noch ein paar Sachen sagen. Leider, morgen fällt unsere Sendung im Fernsehen aus, weil diese dusselige Eiger-Nordwand irgendwie bestiegen wird und das wird im Fernsehen übertragen. Da sind wir nicht im Fernsehen zu sehen, aber im Radio zu hören bei 1 live. Und übermorgen, in der Nacht von Freitag auf Samstag haben wir Starbesuch hier in der Sendung, nämlich Georg Uecker, den Lindenstraßenstar Georg Uecker. Der sitzt hier neben mir. Das kennt ihr ja schon. Manchmal habe ich ja hier prominente Gäste. Und ich werde mich mit ihm unterhalten. Aber ihr seid die Hauptfrager. Ihr könnt dann den Georg Uecker Löcher in den Bauch fragen. Und ich glaube, der Georg ist auch sehr offen. Der wird auch alles beantworten, was euch interessiert. Also in der Nacht von Freitag auf Samstagmorgen sind wir im Fernsehen nicht da. Jetzt geht's weiter mit Anna. Und Anna ist 47 Jahre alt. Anna hat aufgelegt, der war es dann alles doch ein bisschen zu lange. Markus, 26 Jahre alt. Ja, grüß dich, Dorian. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, mal kurz so erzählt, wir leben hier zusammen mit 10 Parteien in einem Haus, eine sehr kleine Wohnung, 16 Quadratmeter. Mhm. Und darüber hinaus, wo ist unser Vermieter wohl ein Psychopath? Ein Psychopath ist euer Vermieter? Ja. Wohnt der mit in einem Haus? Nein, der wohnt im Hinterhof. Der hat da sein eigenes Haus stehen. Mhm. da wohnt er halt drin. Mhm. Warum ist er ein Psychopath? Weil es sind jetzt ein paar Dinge ans Tageslicht gekommen, was er verbrochen hat. Er hat 28 Jahre, von 1971 an bis heute 99, seine Frau misshandelt. Mhm. Und leider jetzt erst hat die Frau das gemeldet und er sitzt seit circa anderthalb, zwei Monate in U-Haft. Ja, das war für euch schon mal schön. Seid ihr denn los? Ja, finde ich nicht. Warum? Weil mit dem Gedanken darüber zu leben, mit dem Gedanken damit zu leben, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös, mhm, dass er im Hinterhof wohnte, mhm, und abends oder nachmittags, mhm, wenn die Leute zu Hause waren, dass wir nichts davon mitgekriegt haben, mhm, wenn er einmal losgelegt hat. Mhm. Wie sehr er die Frau misshandelt hat, wisst ihr das? Ist das irgendwie durchgesickert? Ja, deine Reaktion hat mir das noch nicht geglaubt, aber ich hoffe, du glaubst mir das, weil ich hab's ja auch schriftlich. Alles auf drei Seiten verteilt. Na, was denn? Zum Beispiel hat er 1971 im ersten Ehejahr eigenmächtig eine Abtreibung durchgeführt. Bei sich zu Hause? Ja, klar. Er selbst? Ja. Dann hat die Frau so stark geblutet, dass sie ins Krankenhaus musste. Sie war ohnmächtig. Mhm. Er hat sie ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Ja. Was noch? Da gibt es so viel. Ich weiß es nicht auswendig, ich lese es gerade hier vor mir ab. Zum Beispiel jetzt auf dieses Jahr bezogen, 97, wollte seine Frau mit ihm reden, weil sie ist schon ausgezogen. Und er wollte seine Frau mit ihm reden. Und da ist sie in die eheliche Wohnung zurück. Mhm. Und das hat er ausgenutzt halt und hat er sich vergewaltigt. Mhm. Das fing 71 an. Das fing 71 an. Und wann ist sie ausgezogen? Ausgezogen ist sie im April. 99. Dieses Jahres, ja. Richtig. Ein Martyrium von über 20 Jahren. Ja, meines Erachtens nach 28, ne? Wie lange wohnst du in dem Haus? Circa 2,5 Jahre. Wieso hast du da irgendwelche Unterlagen? Wieso kommst du da ran? Ja, das möchte ich lieber nicht sagen. Mhm. Also ich kann nur sagen, dass es auf eine Wahrheit besteht. Mhm. Aber das ist ja nicht das Problem. Nein, das Problem ist daran, dass du ein so schlechtes Gefühl hast, obgleich du nur 2 Jahre da gewohnt hast, ja, dass da im Hinterhaus so schlimme Dinge passiert sind. Ja, nicht nur ich. Es gibt hier im Haus, der weiß das auch davon. Ich meine, was sollt ihr euch vorwerfen? Wenn ihr nichts gehört habt, habt ihr nichts gehört. Das ist doch, das ist ja so, wir haben was gehört. Aber ihr habt was gehört? Ja. Was habt ihr denn gehört? Ich saß abends am Computer. Mhm. Und dann leise Musik, deine Sendung lief übrigens. Mhm. Hörte ich Hilfe steuern. Dann habe ich natürlich, tut mir leid, deine Stimme weggezappt, mhm, und mal gehört. Na gut, da habe ich das wieder gehört. Hilfe. Mhm. Ich bin runtergegangen zum anderen Nachbarn und dann habe ich den gebeten, sich mit auf den Hof zu stellen, mhm, um mal zu hören, ob das stimmt. Mhm. Ja und? Ja gut, dann kam diese Hilfeschrei wieder. Mhm. Und da waren sie da und er hat sie gehört und wir standen da und haben nichts getan. Mhm. Ich frage mich nicht warum. Warum ist denn jetzt überhaupt dieser Mann angezeigt worden und in U-Haft gekommen? Ist das jetzt über die Frau gelaufen? Oder ja, richtig. Mhm. Der Frau hat es gereicht und sie ist dann U-Haft. Also er ist dann in die U-Haft. Aber Markus, also in Ehren, dass du dir da einen Kopf machst drüber. Es ist schlimm genug, dass es immer wieder Menschen gibt, die weghören, wenn Menschen misshandelt, ja, werden, Kinder misshandelt werden. Aber ich meine, das ist ja 28, wie du sagst, 87. Nein, nein, das, was ich eben erzählt habe, jetzt gerade erzählt habe, mit dem Hören, den Hilfeschrei hören. Mhm. Aber ich könnte dir ein Datum nennen, das war dieses Jahr. Mhm. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich wollte gerade sagen, da liegt ja wirklich eine unglaubliche Leidensgeschichte vielleicht steckt dahinter. Ja gut, aber vor 28 Jahren, da habe ich doch 2,5 von mitgekriegt. Also, hast du nur einmal das gehört jetzt? Nein, ich habe öfters viel, viel Stress mit dem mitgekriegt im Hof. Mhm. Das, ich habe ein Fenster direkt am Hof hinten. Mhm. Da hörte ich dann so Schreie und, mhm, und lass mich doch in Ruhe, geh rein und nee, die haben da wirklich... Okay, Markus, so. Das ist jetzt mir so eine Jammernummer. Das ist scheiße gelaufen, was du da gemacht hast. Dann kann man jetzt überhaupt gar nicht so drüber reden. Da kann man nur, oder kannst du für dich nur den Entschluss fassen, dass du in Zukunft, wenn dir in deinem Leben, in irgendwelchen Wohnungen nochmal so etwas passiert, sofort initiativ wirst. Mehr kann man jetzt nicht mehr machen. Das ist richtig, das ist richtig. Und man kann nur hoffen, dass dieser Mann halt wirklich zur Rechenschaft gezogen wird. Wird er, bestimmt. Mhm. Aber das schlechte Gewissen ist da. Ja, gut, da musst du jetzt mit leben. Hast du dir eingebrockt, musst du mit leben. Vielleicht kannst du es insofern noch ein bisschen gut machen, dass du dich als Zeuge meldest oder der Polizei irgendwie behilflich bist. Ja, gut. Hast du auch noch nicht gemacht? Nein, ich bin ja noch nicht gefragt worden. Weil ja, dann geh doch hin. Die war ja im Haus hier. Ja, dann geh doch hin und meld dich und sag, ich habe da auch was gehört damals so und so. Ja, ja. Ja, also darauf hättest du aber nur wirklich alleine kommen müssen. Nein, die Polizei hat mich noch nicht gefragt. Du jammerst und tust von dir aus gar nichts. Ja, gut, okay. Aber mich jetzt auch noch in die ganze Geschichte reinzuschmeißen. Ne? Ach, das willst du jetzt auch nicht, ne? Du, ja. Du willst also, dass du kein schlechtes Gewissen hast, du willst dich aber auch nicht in die Geschichte reinschmeißen. Ja, sicher. Also, melde dich bei der Polizei, mach eine Zeugenaussage und verhalte dich in Zukunft anders. Okay? Alles klar. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Matthias, 28 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich weiß, es ist ein bisschen schwer, das, wie sagt man, diesen Sprung zu schaffen. Und zwar rufe ich an wegen dem Mike von Montag. Mhm, der heute auch gerade in der Sendung war. Ja, ich habe es mit Erschütterung gehört, was er die ersten Viertelstunde das Gespräch mit uns beiden. Und ich rede jetzt nicht als Elternteil, sondern als Bruder. Um jetzt die Geschichte so kurz wie möglich zu machen, ich war so, also wir sind zwei Geschwister. Du bist aber nicht der Bruder von Mike. Nein. Ich beläuft mich also so, dass wir sind also drei Geschwister. Mein jüngster Bruder, der Patrick, über den möchte ich jetzt gerne reden. Mhm. Aber mein jüngster Bruder ist beliebig, also so, dass mein Vater Anfang 92 sehr schwer an Krebs erkrankt ist. Der Vater. Mhm. Man hatte Hoffnung gehabt, wie es meistens so ist, wenn man das Wort alleine schon hört, man macht sich Hoffnung. Es war dann so, dass ich Anfang 96 dann die Diagnose kam, dass er also nicht mehr lange lebt. Mhm. Ich habe dann meine Wohnung aufgegeben, bin zu meiner Mutter ins Elternhaus gezogen, habe ihn bis zum Schluss gepflegt. Mhm. Und der Patrick, mein kleiner Bruder, ist... Wie viel jünger ist der als du? Bitte? Wie viel jünger ist der als du? 2 Jahre jünger. Mhm. Ich Anfang 92 nach Hamburg hochgezogen. Und ich war dann so, wie gesagt, ich bin ins Elternhaus gezogen, habe den Papa mit der Mama zusammen gepflegt. Ich dann letztendlich 96 gestorben. Mhm. Und wie gesagt, der Patrick hat das aus der Entfernung alles so mitgekriegt. Mhm. Und dann war es so, dass ich... Warum aus der Entfernung? Ja, das heißt, also, er hat oben in Hamburg gewohnt, wir wohnen hier unten im Sauerland. Mhm. Es war dann so, dass wir am 27. August des vergangenen Jahres einen Anruf kriegten, dass der Patrick tot ist. Näheres wollte man uns am Telefon nicht sagen. Wer hat euch das denn gesagt? Wir haben einen Anruf aus dem Krankenhaus bekommen, oben aus der Uniklinik in Eppendorf in Hamburg. Mhm. Ich bin dann mit meinen Geschwistern, mit meiner Frau und meiner Mutter dann hochgefahren und haben dann oben im Krankenhaus erfahren, dass der Patrick an Darmkrebs verstorben ist. In dem jungen Alter? In dem jungen Alter, ja. Er war 26, als er gestorben ist. Aber jetzt vor 3 Wochen war sein erster Todestag gewesen. Und ihr habt nichts davon gewusst? Wir haben nichts davon gewusst. Wir haben gar nichts davon gewusst. Und nun stirbt man ja auch nicht von heute auf morgen an Darmkrebs. Habt ihr denn überhaupt keinen Kontakt miteinander gehabt vorher? Doch, wir haben Kontakt gehabt. Er war mein kleiner Bruder, wie man so schön sagt. Wir haben regelmäßig Kontakt gehabt. Und weil es war dann auf jeden Fall so gewesen, dass im Nachhinein wird einem manches bewusst, man wollte ihn besuchen fahren. Wir sind regelmäßig, haben uns, wenn ich ihn hochgefahren, besuchen fahren, hat er mir gesagt, nee, lass mal, ich kann im Moment nicht. Er war selbstständig gewesen, ich habe zu viel um die Ohren. Mhm. Auf jeden Fall, es war so, dass 3 Wochen nach seinem Todestag das Testament eröffnet worden ist. Mhm. Und dort haben wir dann halt erfahren, dass er seit 1,5 Jahren wusste, dass er Darmkrebs hatte. Aber halt, er es der Familie nicht nochmal antun wollte, damit fertig zu werden aufgrund des Todeskampfs, was es am Ende war, was der Papa durchgemacht hat. Wie habt ihr das denn dann aufgenommen, aufgefasst? Es ist uns bewusst geworden, muss ich dir wirklich sagen, erst nach 3, 4 Wochen, als man zu Hause war, man hat es im ersten Moment nicht verstanden. Man hat es nicht begriffen, man saß da, Dann hat er mit ihm telefoniert, auf einmal ruft das Krankenhaus an, er ist tot. Ich meine, wie habt ihr denn diese Entscheidung im Nachhinein dann... Ja, das ist ja gerade mein Thema, warum ich aufgrund von dem Mike auch wirklich anrufe. Ich habe... Findest du das richtig, wie er sich verhalten hat? Nein. Nein, ich meine, Gott hat ihn in Ehren, aber ihr könnt mich heute alle nicht verstehen. Wir das heißt, du wärst lieber bei deinem Bruder gewesen und hättest ihm beigestanden und hättest ihm geholfen. Weißt du, Domian, ich habe dem Papa wirklich er hat mir mehr oder weniger auf dem Sterbebett das Versprechen abgerungen, dass er nicht alleine ist, dass jemand bei ihm ist. Und das hätte ich mir von Patrick auch gewünscht. Ich meine, okay, man hätte ihm vielleicht nicht mehr helfen können, aber dass er wenigstens nicht alleine gewesen wäre, dass er jemanden um sich rum gehabt hätte. Man hätte es ihm vielleicht, wie sagt man, man hätte es nicht ändern können, aber ihm vielleicht ein bisschen leichter machen. Ja, natürlich, natürlich. Es ist der Junge ganz alleine in Einsamkeit gestorben. Ganz alleine. Auf einmal, wie gesagt, die ganze Familie wusste von nichts. Gab es denn da in Hamburg irgendeinen Freund? Oder? Es gab einen Freund von ihm, der hat uns dann im Nachhinein, beziehungsweise, was heißt uns, also mir dann erzählt, was wirklich das letzte halbe Jahr, wie sagt man, da oben abgegangen ist mit ihm. Wie viele Jahre? Ich meine, das ist ja eine langwierige Krankheit. Wie lange hat er denn gelitten? Es hat 2 Jahre gedauert. Mhm. Sag mal, als ihr das dann erfahren habt, ne? Oder auch im Nachhinein, kommt da auch ein bisschen sowas wie... Ach, wie Zorn auf den Bruder, dass er sich so entschieden Zorn hat? Zorn will ich nicht sagen, Unverständnis. Mhm. Zorn kann ich auf meinen kleinen Bruder nicht haben, nicht Unverständnis. Weißt du, ich war... Gibt's denn... Es gibt uns... Weißt du, im Moment ist es hier unten ziemlich warm. Ich war heute wieder oben mit der Mutter, hab das Grab gegossen. Wir können es bis heute nicht verstehen, warum er uns das nicht anvertraut hat, oder was. Also, Unverständnis? Gibt es vielleicht dann auf der anderen Seite vielleicht sowas wie ein schlechtes Gewissen? Ja, das auch, ja. Warum man, er hat immer gesagt, ja, ich muss arbeiten, nee, ich muss kurzfristig verreisen, warum man sich einfach nicht mal ins Auto gesetzt hat und zu gucken. Im Nachhinein kommt man, wie sagt man, manche Spanisch vor, warum man sich einfach mal ins Auto gesetzt hat und hochgefahren, ich weiß, da oben wirklich los ist. Und deswegen, was der Mike so sagte, sicherlich kann man ihn auch verstehen, was ich mit der Sache mit der Tochter, aber nur, man muss sehen, wir stehen jetzt hier unten mit 3 Geschwistern, die Mutter kann es bis heute nicht verstehen und es kann keiner von uns wirklich verstehen, warum er nicht das Zuhause gesucht hat. Also kannst du den Mike auch nur nochmal jetzt im Nachhinein bestärken, dass es richtig war, was er gemacht hat? Ja. Also aufgrund eurer Erfahrung. Gut, er wird Freitag operiert, ich wünsche ihm dafür alles nur erdenklich Gute. Sicherlich sind die Eltern im ersten Moment geschockt, nur ich glaube, wenn sich dieser Schock legt, es werden, glaube ich, die Ersten sein, die am Freitag im Krankenhaus stehen und fragen, wie es sich ausgegangen. Ich hoffe das auch sehr. Das hoffe ich zumindest. Ja, ja, ich hoffe es auch sehr. Ich glaube das auch. Ja. Denn ich meine, es sind immerhin die Eltern. Ja, natürlich, ja. Matthias, ich danke dir, dass du uns deine Erfahrung geschildert hast von diesem traurigen Vorfall. Ja, und vielleicht kann man mit solchen Gesprächen, die wir es geführt haben, den einen oder anderen erreichen, der jetzt irgendwo in Deutschland sitzt und auch so eine, wie ich auch finde, falsche Entscheidung getroffen hat, seinen nächsten Menschen nichts zu sagen von einem... Also keiner hatte ich nötig, alleine zu gehen in der heutigen Zeit. Man hat so viele Freunde, Familie, man muss nicht alleine gehen. Man, auch wenn man es nicht mehr ändern kann, aber man muss es nicht alleine machen, sag ich mal so. Danke für deinen Anruf. Es macht einem vielleicht manches leichter. Ja. Ja, es macht natürlich den Betroffenen es letztendlich auch leichter. Ja, es bleiben immerhin Menschen zurück, die einen sehr, sehr gern gehabt haben. Ja. Ich vermisse meinen kleinen Bruder heute noch. Ich feiere in 3 Wochen meinen 31. und er ist jetzt noch allgegenwärtig. Ne? Habe ich gerade nicht gesagt, du bist 28? Ja, also ich hole 35, Entschuldigung. Matthias, danke für deinen Anruf. Ich danke auch. Und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ne? Sarah, 18 Jahre alt. Hallo. Hallo Sarah, guten Morgen. So, ich habe ein kleines Problemchen. So. Ja. So. Ja, Sarah, legen wir. Ja, oder vielleicht ein größeres. Und zwar, es geht um meinen Ex-Freund. Mit dem war ich ein bisschen mehr als 2 Jahre zusammen. Und es ging auch die ersten 3 Monate, war alles super. Dann hat er mich das erste Mal betrogen, mit einer sehr guten Freundin von mir. Ich war auch noch so doof und bin ihm hinterher gerannt, dass er mir noch eine Chance geben soll, obwohl ich das, also... Eigentlich hätte es umgekehrt sein müssen. Genau, aber ich war damals ein bisschen, ich war verrückt nach ihm. Mhm. Ich war abhängig von ihm. So, dann hat er mir so gesagt, noch eine Chance gegeben. Dann fing, dadurch, dass das Vertrauen weg war, haben wir uns dann immer mehr gestritten. Mhm. Er wollte immer öfter weggehen, ich wollte es nicht. Dadurch, dass er die Scheiße gebaut hat. Dann fing es an, dass er mich immer beschimpft hat als Schlampe. Und ich weiß nicht, ob ich die Wörter sagen kann, mache ich es lieber nicht. Doch, sag mal. Ja, Nutte und sowas. Obwohl ich nie fremdgegangen bin bei ihm. Mhm. Ich habe mir sowas noch nie denken können. Also er war der Einzige für mich und alles. Und daraufhin bin ich dann einmal so abgedreht, dass wir dann uns geprügelt haben. Hast du dich gewehrt? Ist in dir alles? Ich konnte mich nicht wehren. Also ich habe nur zugesehen, dass ich mein Gesicht geschützt habe. Moment, der erste Schlag ging von ihm aus? Ja. Ach so, ich dachte, dir wäre der Hut so hoch gegangen, weil er dich beschimpft hat, dass du einfach mal draufgeschlagen hast. Nein, ich habe ihn nur gefragt, was das denn soll, warum er mich denn als Nutte beschimpft, wenn er, das darf er gar nicht, weil ich noch nie was gemacht hätte. Und da habe ich zu ihm gesagt, wie wäre es denn, wenn ich dich Hurensohn nennen würde? Würde, ich habe ihn nicht so genannt. Also, und da ist er ausgerastet. Und da ist er auf mich zugekommen mit großen Augen und hat mich erstmal gegen den Schrank geschmissen und dann ging es weiter. Dann bin ich, hat dann irgendwann aufgehört, bin ich nach oben gerannt, hab daheim nicht meine Freundin angerufen, dass sie mich abholen sollte. Wo war denn das? War das bei ihm? Bei ihm, ja. Ich hab, also seine Eltern waren im Urlaub, ich hab dann da geschlafen, die ganzen Wochen und sie hat mich dann auch abgeholt. Ich hatte dann offene Stellen an meiner Hand. Meine Lippe war dick und dann hat sie mich, das ganze Blut ist auf meiner weißen Hose gelaufen. Da musste ich mit dem Fahrrad nach Hause fahren, musste erst mit meiner Mutter erklären, woher das Blut kommt. Habe ich mir auch irgendwas Doofes einfallen lassen. Danach hat er wieder gesagt, passiert nie wieder. Das ist aber, ich glaube, insgesamt viermal passiert. Viermal passiert? Ja. Und du hast gerade das Gespräch angefangen, es geht um meinen Ex-Freund, mit dem ich 2 Jahre zusammen war. Ihr seid also jetzt getrennt im Moment. Wo liegt das Problem? Er möchte wieder. Und ich weiß, also, er möchte wieder mit mir zusammenkommen. Wie lange seid ihr jetzt auseinander? Ein halbes Jahr. Vielleicht auch ein bisschen länger. Und er hat dich viermal letztendlich angegriffen? Viermal ist er handgreiflich geworden. Und die letzte Zeit war alles andere als schön. Es war die Hölle. Also die letzten 2 Jahre, ja. Wie, die ganzen 2 Jahre? Wahrscheinlich? Nee, also es fing an, wie gesagt, nach den ersten 3 Monaten. Aber es wurde hinterher immer extremer. Immer extremer, ja. Immer mehr Frauengeschichten. Er hat mich sogar mal wegen einer 14-Jährigen verlassen. Und und ich weiß jetzt nicht, also es ist... Du weißt nicht, was du tun sollst. Ja, genau. Ich weiß, was du tun sollst. Ja, in den Wind schießen, das weiß ich auch. Eben. Und also, ich will, dass du keine Sekunde darüber nachdenkst, eventuell mit dem wieder zusammenzukommen. Ja, das ist nur so, dass... Was spricht denn für den? Listen wir mal auf. Wir haben jetzt die Negativseite grob von dir gehört. Wahrscheinlich sind da noch viele, viele schlimme Sachen, die du gar nicht jetzt erzählt hast, wo auch wir die Zeit gar nicht für haben. Sag mal das positiv. Was spricht dafür, wieder mit ihm zusammenzukommen? Also wenn die Sachen nicht gewesen wären, was passiert ist, wäre er der perfekte Mann. Das ist ja nur albern, das so zu sehen, wenn das nicht gewesen wäre. Ja, klar, aber er hat, also ich meine, er hat ja nicht nur... Wenn es nicht regnet, wird die Sonne scheinen. Ja, also. Okay. Aber er hat ja nicht nur schlimme Sachen gemacht. Also er hat auch Sachen gemacht, die auch natürlich in meiner Erinnerung bleiben. Also verrückte Sachen, wo er mich auch zum Lachen gebracht hat. Aber er hat dich eigentlich mehr zum Weinen gebracht. Ja, natürlich. Sehr viel zum Weinen. Und jetzt steht er da und baggert an dir rum und will wieder mit dir zusammen sein. Seit einem halben Jahr, ja. Er hat mir zum ersten Mal in den 2 Jahren überhaupt jetzt Rosen geschenkt. Er hat mir damals zwar nicht mal zum Geburtstag Rosen geschenkt. Da hat er seine letzten 30 Mark lieber fürs Kissen ausgegeben. Und ich habe, und damals, wo ich ihm was zum Geburtstag geschenkt habe, ein Nike-Pullover, wo nur ein kleines Zeichen drauf war, hat er die Schilder abgerissen, hat ihn aus dem Fenster geworfen. Damit ich ihn noch nicht mal umtauschen kann. Sarah, müssen wir da noch weiter drüber reden? Nee, eigentlich nicht. Ehrlich nicht. Ehrlich nicht. Egal, was da jetzt vielleicht in dem vorgegangen ist, der hat dich so schlecht behandelt und hat dich so verletzt, dass es überhaupt keine Entschuldigung gibt und auch erstmal kein Verzeihen. Schon gar nicht in der Weise, dass du wieder auf ihn zugehst. Wenn man einmal von einem Menschen so verletzt worden ist, dann ist das aus und vorbei. Und das muss der auch kapieren. Also weißt du, was ich fast glaube? Wenn der das macht den jetzt wahrscheinlich an, dass du auf Distanz bist. Jetzt ist sein Jagdtrieb wahrscheinlich eingeschaltet. Und wenn er dich dann wieder hat, dann geht die ganze Scheiße von vorne wieder los. Aber das nicht hassen. Also ich meine, ich empfinde ja auch nichts für ihn im Moment. Weil es ist dann verstehe ich nicht, dass du überhaupt da noch Probleme hast. Wenn ja, du auch es ist nur, weil er meine große Liebe war vielleicht. Das ist einfach nur die Gewohnheit gewesen. Wir haben uns 2 Jahre lang jeden Tag gesehen. Gut, aber ihr seid ein halbes Jahr schon auseinander. Ja, aber wir haben trotzdem noch Kontakt gehabt, weil er mich einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Mhm. Dann fahr den Kontakt noch weiter runter. Entscheidend sind doch 2 Sachen. Entscheidend ist das, was gewesen ist, was er mit dir gemacht hat. Und entscheidend ist, was du fühlst im Moment. Und du sagst zu mir, du liebst den gar nicht mehr. Aber irgendwie habe ich auch Angst, ihn also zu verletzen. Ich möchte ihn eigentlich gar nicht verletzen. Wenn eine Verletzung darin besteht, zu sagen, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, dann muss er das aushalten. Dann mach das nur. Hast du recht. Ja. Sarah. Ich will nicht irgendwoher hören, dass du mit dem wieder zusammengekommen bist. Nein, ich habe heute einen netten Jungen kennengelernt. So will ich dich. Über das Internet. So will ich dich. Und das wird netter sein, der wird dir auch nichts, hoffe ich zumindest, der wird dir auch nichts Übles antun. Wollen wir es hoffen. Ja, alles Gute, viel Glück. Okay, tschüss. Ciao. 16 Jahre alt, Thomas. Thomas. Ja, hallo Domian. Ja, hi. Ja, und es geht um Folgendes. Ich habe vor einem halben Jahr mit einem Freund so einen freundschaftlichen Streit, also so ein bisschen hin und her geschubst, ja. Mhm. Ja, und dann ist der ausgerückt und ging meine Schreibtischkante mit dem Hinterkopf. Ja. Und liegt jetzt seit einem halben Jahr fast im Koma. Oh, ja. Und du machst dir Vorwürfe? Ich mache, ja. Aber es lag natürlich gar nicht in deiner Absicht, den schwer zu verletzen. Ja, das nicht, aber ich mache jetzt. Ja, warum, ich weiß jetzt nicht, warum wir das angefangen haben und deswegen. Mhm. Also ich fand jetzt so, dass was auf meiner Seite war und so. Du hast angefangen? Ja, ich glaube schon, ich weiß jetzt nicht. Wie hart war denn die Auseinandersetzung? Ja, nicht so hart, also immer so ein bisschen hin und her geschubst. Mhm. Aber schon ein bisschen aggressiv, ne? Nee, ja, noch nicht mal. Und dann ist er eben über meinen Schulranzen geflogen und ist voll mit dem Kopf gegen die Tischkante eben. Mhm. Wie sind denn jetzt die Eltern drauf? Ja, also ich habe mich jetzt vorhin nicht mehr gemeldet und am Anfang, die haben mich dann immer abgewimmelt und so. Hm. Hast du ihn mal besucht im Krankenhaus? Ja, wollte ich, aber das wollten die Eltern nicht. Die haben der Krankenkasse gesagt, dass ich nicht zu denen rein soll. Hm. Du weißt also gar nichts, was die Ärzte sagen und welche Prognosen die abgeben und gar nichts? Nein. Hm. Thomas, das ist ein schlimmer Unglücksfall, würde ich mal sagen. Aber du hast keine Schuld daran, letztendlich, weil das kann natürlich in so einer Rauferei passieren. Auch wenn du es angefangen hast, es ist einfach ganz traurig jetzt gelaufen. Ja, aber ich weiß nicht, was ich meinen Eltern sagen soll, weil warum wimmeln die mich denn so ab und so? Deine Eltern, die Eltern von ihnen? Ja, die Eltern von ihnen, von Philipp. Mhm. Wissen die denn überhaupt den genauen Hergang? Oder denken die, dass du wirklich vielleicht den brutal irgendwie auf die Tischkante gehauen? Nee, das haben die erfahren. Von wem? Ja, von meinen Eltern, die haben dann mit dem geredet, mit dem Herrn Rohde. Mhm. Weißt du, was ich an deiner Stelle machen will, Thomas? Was denn? Wenn die so abweisend zu dir sind, dann schreib denen doch mal einen Brief. Auch wenn du vielleicht nicht so der Briefschreiber bist. Ja, das habe ich schon versucht, aber da kam keine Antwort drauf. Ich habe dir dann eine Woche später oder so einen Brief geschrieben, also alles geschrieben, wie so also der Ablauf aus meiner Sicht. Darauf kam niemals eine Antwort. Mhm. Gut, dann kannst du, glaube ich, im Moment auch nicht mehr machen. Und du kannst vielleicht noch mal ein bisschen warten und noch mal einen Brief schreiben und das verbinden auch mit den besten Wünschen, Gesundheitswünschen für den Sohn, deinen Freund, deinen ehemaligen Bekannten. Was sagen deine Eltern denn dazu? Ja, ich soll das nicht so ernst nehmen und so, aber das war mein bester Freund. Ich kenne ihn schon seitdem ich 6 Jahre alt war, seit der Grundschule. Ja, ernst nehmen sollst du schon. Aber ich finde schon, dass du wirklich in erster Linie keine Schuld daran trägst. Das ist ein Unglücksfall. Das ist ganz schlimm, aber du bist nicht der Schuldige in dieser Angelegenheit. Mhm. Thomas, unsere Sendung ist zu Ende. Möchtest du noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Könnte ich auch die Eltern von denen grüßen auf diesem Weg? Ja, mach ganz schnell. Ja, okay, also Herr Rohde, tut mir leid, aber war eben so. Mhm. Wir rufen dich gleich nochmal an, leg mal auf. Ja, okay. Okay, tschüss. Tschüss, du mir. Das war's für heute Nacht in der Technik. Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir nicht im Fernsehen. Übermorgen in der Nacht von Freitag, Samstag, Georg Uecker, hier zu Gast bei mir bei 1 Live im Talkradio. Schöne Nacht. Ciao.